Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Schaum oder Hase ist hier mit ein paar Namen. Mark Zuckerberg, Sam Altman, Elizabeth Holmes, die drei Jungunternehmer. Die standen alle auf der Liste der 30 coolsten Unternehmer, Unternehmerinnen unter 30. Diese Liste wird jährlich vom Magazin Inc. aufgestellt. Ja, die 2015er Liste beinhaltet sozusagen die coolsten, pfiffigsten, geschäftstüchtigsten, smartesten, gut aussehendsten Jungunternehmer, die gerade rausgekommen sind, verdient also vollkommen unsere Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Vielleicht ist ja ein neuer Mark Zuckerberg dabei. Sprechen wir drüber mit Netzautorin Martina Schulte. Du stehst auf Listen, hast dir das Ganze angeschaut. Wer steht ganz oben? Das wissen wir noch nicht, denn ihr alle da draußen könnt im Netz mit abstimmen, welcher Jungunternehmer später auf der Spitzenposition steht. Ich gebe euch vielleicht ein paar Auswahlmöglichkeiten. Also nominiert sind ja insgesamt 30 unter 30-Jährige, die bereits ein Riesen-Business hochgezogen haben. Zum Beispiel steht drauf die YouTuberin und Beauty-Vloggerin Michelle Phan. Die ist 28 und hatte schon eine Fangemeinde von 1,7 Millionen Social-Media-Followern, als sie Unternehmen Ipsy gründete. Und Ipsy verschickt jeden Monat eine sogenannte Glam-Bag mit Make-up im Wert von $10 an ihre Abonnentinnen. Sie hat derzeit 1 Million Kunden in den USA und Kanada und expandiert weiter. Und sie steht deswegen auf dieser Liste, sagt die Jury, weil es ihr gelungen ist, ihre Fans in Kunden zu verwandeln. So eine amerikanische Version von Sami Slimani. Ja. Ja, genau. Nur mit ein bisschen noch geschäftstüchtiger. Genau. Was ist noch dabei? Rob Reinhardt steht auch auf der Liste. Dessen Unternehmen ist auch echt krass. Also er ist Softwareentwickler und er hält das altmodische Essenkochen für total überholt. Tut das nach eigenen Angaben auch höchstens 2 bis 3 Mal pro Woche. Stattdessen hat er den Shake Soylent entwickelt, mit dem angeblich ganze Mahlzeiten ersetzt werden können. Er ernährt sich fast ausschließlich von seinem Soylent Shake und den vermarktet er auch sehr erfolgreich. Und in diesem Soylent Shake, was ist da drin? Also nach eigenen Angaben hat er so eine Art Wunderrezept entwickelt. Soylent enthält alle Nährstoffe, die der Mensch zum Leben braucht und orientiert sich an den Ernährungsempfehlungen der US-Gesundheitsbehörde FDA. Herausgekommen ist so eine Art geschmackloses, zusammengerührtes Pulver. Also und da sind dann drin so 200 Gramm Kohlenhydrate, 50 Gramm Proteine, 2,4 Gramm Natrium und so weiter und so weiter. Aber halt eben alles in Pulverform. Das rührt man mit Wasser an. Fertig. Und er baut sozusagen also die gesunde Ernährung in Pulverform nach. Das läuft, oder wie? Läuft der Hammer. Obwohl okay. Ernährungsexperten davor warnen, dass es extrem gefährlich ist, weil Essen ja nicht daraus besteht, einfach nur die Bestandteile nachzubauen. Ja. Aber Investoren finden es total cool, vor allen Dingen die dahinterstehende Community, die auch noch solche DIY-Rezepte von solchen eigenen Shakes tauschen. 25 Millionen haben Investoren wie Andreessen Horowitz da schon reingesteckt und das Unternehmen erwirtschaftete 2014 schon einen Umsatz von $10 Millionen. Das sind doch mal anständige Summen. Gibt es denn auch auf dieser Liste irgendwas Nettes, irgendwas was Freundliches? Die sind ja bis jetzt nicht so sympathisch, ne? Nicht so ganz. Also es gibt auch nette Unternehmer, die tolle Sachen machen, die uns allen weiterhelfen. Also zum Beispiel Keegan Schauenberg. Sie konnte als Kind nicht gut laufen und musste immer so hässliche orthopädische Einlagen tragen, die sie ganz weit hinten im Schrank versteckt hat. Und sie hat mit Souls in New York City ein Unternehmen gegründet, das komfortable, gut aussehende, dünne und billig herzustellende Einlagen aus dem 3D-Drucker herstellt. So, das ist doch mal was Anständiges. Genau. Und diese Einlagen haben sogar eine eigene iPad-App. Damit nimmt man Foto von seinem Fuß auf, beantwortet ein paar Fragen und bekommt eine Woche später die persönliche Einlage zugeschickt. Sie baut gerade eine Fabrik in Austin und hat schon 3 Millionen Umsatz erwirtschaftet. Das ist sehr, sehr gut. Dann könnte ich meine Kork-Einlage direkt mal wegfeuern in die Ecke. Das ist eine gute Sache. Auf dieser Liste sehen wir dann da auch irgendwas, habe ich gesagt, den nächsten Zuckerberg, ist da irgendwas mit Potenzial drauf? Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich nur, was die Leute dann hinterher aus dem Potenzial machen, weil das steht ja nicht auf der Liste. Also Beispiel Ben Kaufmann von Quirky, der stand auch mal auf der Liste und der hat so eine Community-basierte Investmentfirma gegründet, so eine Art Willy Wonka-Fabrik. Da kannst du hingehen, kannst sagen, ich habe irgendeine geile Idee und die bauen das dann. Und der hat halt also wirklich coole Sachen gebaut, also irgendwie so ein Räderset, mit dem man an jedes beliebige Objekt kann man in ein ferngesteuertes Auto verwandeln oder ein Badezimmerspiegel, der das Beschlagen verhindert. Das Problem ist nur, diese ganzen Produkte, die wurden irgendwie nicht genug verkauft. Das heißt, der hat riesige Summen eingesammelt von Investoren, hat das in die Produktentwicklung gesteckt, aber die Produkte sind einfach nicht verkauft worden. Oh, also das heißt, der Teufel steckt dann leider auch wieder im Detail. Zum Mark Zuckerberg sein gehört dann halt mehr als nur eine coole Idee haben, ne? Stimmt, oder? Badelatschen tragen. Inc.com hat zum 10. Mal die 30 coolsten Unternehmer unter 30 gewählt. Die Liste der Superstars der Zukunft, auf der einst auch Mark Zuckerberg zu finden war, versammelt in diesem Jahr, wenn man es mal zusammenfasst, YouTube-Berühmtheiten und auch 3D-Druckunternehmen. Martina Schulte hatte das für uns erklärt. Lieben Dank. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?